Abschnitt 6 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Feste Verhältnisse homosexueller Männer und Frauen, oft von sehr langer Dauer, sind in Berlin etwas ganz außerordentlich Häufiges. Man muss an vielen Beispielen wahrgenommen haben, mit welcher Innigkeit in solchen Bündnissen häufig der eine an dem anderen hängt, wie sie füreinander sorgen und sich nacheinander sehnen, wie sich der Liebende in die ihm oft so fernliegenden Interessen des Freundes hineinversetzt, der Gelehrte in die des Arbeiters, der Künstler in die des Unteroffiziers. Man muss gesehen haben, welche seelischen und körperlichen Qualen diese Menschen nicht selten infolge Eifersucht erleiden, wie ihre Liebe alles überdauert und alles überwindet, um allmählich innezuwerden, dass kein Fall wieder natürlicher Unzucht vorliegt, sondern ein Teil jener großen Empfindung, die nach der Ansicht vieler der Menschen Dasein erst Wert und Weihe gibt. Ich behandelte einst eine adelige Dame, die seit einer Reihe von Jahren mit einer Freundin zusammenlebte, an einem schweren Nervenleiden. Weder vorher noch nachher habe ich in meiner Krankenpraxis ein so liebevolles Aufgehen eines Gesunden in einen Kranken gesehen, wie in diesem Fall. Weder unter Ehegatten, noch selbst bei Müttern, die sich um ihre Kinder bangten. Die gesunde Freundin war keine angenehme Mitbürgerin, sie hatte viel Rücksichtsloses und Eigenwilliges. Wer aber diese wahrhaft ergreifende Liebe und Sorgfalt sah, dieses unablässige Bemühen bei Tage und bei Nacht, hielt ihr um dieses starken und schönen Gefühls willen vieles zugute. Sie war mit ihrer Freundin tatsächlich wie verwachsen. Berührte man ein schmerzhaftes Glied der Kranken, so zuckte sie reflektorisch zusammen. Jedes Unbehagen der Leidenden spiegelte sich in ihrem Gesicht wider. Mangelhafter Schlaf und schlechter Appetit übertrugen sich auf die gesunde Freundin. Der Fall war übrigens auch dadurch bemerkenswert, dass auch das Personal der Patientin, sowohl die Krankenschwester wie das Dienstmädchen, einwandfrei urnisch waren. Unweit diesem Paare lebte ein anderes. Er war Referendar, sein etwa 18-jähriger Freund Damenschneider. Dieser war so feminin, dass ich dem Referendar einmal bemerkte, so gut wie in dieses 19-Weib hätte er sich doch auch in ein ganzes Weib verlieben können. Unter anderem war seine Stimme so weiblich, dass, wenn er telefonisch nach mir verlangte, was im Interesse seines Freundes einige Male vorkam, mein Sekretär stets meldete, eine Dame wünscht sie zu sprechen. Beide lebten in großer Harmonie, tags ging jeder seinem Berufe nach, der eine auf das Gericht, der andere in die Schneiderwerkstatt. Als der Referendar Berlin verließ, nahm er den Freund mit sich. Dieser hatte zuvor seinen Vater, einen biederen Berliner Handwerker, um eine aufklärende Unterredung gebeten, bei der, wie er mir schamhaft erzählte, das Zimmer verdunkelt werden musste. Der Vater war gar nicht verwundert. Er habe schon längst Ähnliches vermutet und erklärte sich mit allem einverstanden. Der kleine Damenschneider hatte einen Arbeitskollegen, der nicht minder mädchenhaft war wie er selbst. Ihr Beruf ist mehr wie irgendein anderer in Berlin von urnischen Elementen durchsetzt. Dieser Kollege verliebte sich in den Bruder des Referendars, einen Ingenieur, der kurz vorher wegen unglücklicher Liebe zu einem Studenten einen ernsthaften Selbstmordversuch unternommen hatte. Als er schwer verletzt im Krankenhause lag, hatten sich die beiden gleich veranlagten Brüder, die bis dahin nichts voneinander wussten, zu erkennen gegeben. Allmählich entwickelte sich nun zwischen dem Ingenieur und dem anderen Damenschneider ein zweites Liebesbündnis. Und es entbehrte nicht einer gewissen Drolligkeit, wenn die beiden schön und stark gewachsenen Brüder mit ihren Schneiderleien Willi und Hans, nicht viel anders wie andere mit ihren Putzmacherinnen, am Sonntag den Grunewald durchstreiften. Dass sich die Eltern mit der urnischen Natur, ja sogar mit dem homosexuellen Leben ihrer Kinder abfinden, ist in Berlin durchaus nichts Seltenes. Vor kurzem wohnte ich auf einem Berliner Vorortkirchhof der Beerdigung eines alten Arztes bei. Am offenen Grabe standen der einzige Sohn des Verstorbenen, zur Rechten die bejahrte Mutter, an der anderen Seite der 20-jährige Freund, alle drei in tiefster Trauer. Als der Vater, bereits über 70 Jahre alt, vom Uranismus seines Sohnes hörte, war er der Verzweiflung nahe. Er suchte mehrere Irrenärzte auf, die ihm mancherlei raten, aber nicht helfen konnten. Dann vertiefte er sich selbst in die Literatur über den Gegenstand und erkannte mehr und mehr, dass sein Sohn, den er über alles liebte, von Geburt an homosexuell gewesen war. Bei seiner Niederlassung hatte er nichts dagegen, dass er den Freund zu sich nahm. Ja, die guten Eltern übertrugen ihre volle Liebe auf den jungen Mann, der aus einfachstem Stande hervorgegangen war. Beide hatten aufeinander sichtlich einen guten Einfluss. Während sie einzeln nur schwer imstande gewesen wären, vorwärts zu kommen, gelang es ihnen zu zweit vortrefflich, indem das Wissen und die Liebenswürdigkeit des einen in der Energie und Sparsamkeit des anderen ihre Ergänzung fanden. Auf dem Sterbelager nahm der alte Doktor von seiner Frau und seinen beiden Jungen Abschied, und der Anblick dieser drei Menschenkinder, wie sie unter den Klängen des Mendelssohnschen Liedes »Es ist bestimmt in Gottes Rat« ihre Tränen und Trauer vereinigten, griff ungleich tiefer in die Seele als die Rede des jungen Pfarrers, der in schrillem Tonfall die Taten des ihm gänzlich unbekannten Toten pries. Nicht vereinzelt kommt es in Berlin vor, dass urnische Junggesellen sich bei den Familien ihrer Freunde einmieten und dort wie Angehörige des Hauses angesehen werden. Es gibt Mütter, selbst Wissende, die oft in überschwänglicher Weise das Glück preisen, dass ihr Sohn einen so großartigen Freund, ihre Tochter eine so ausgezeichnete Freundin gefunden. Diese Freundschaft sei ihnen viel lieber, als wenn sich der Sohn mit Mädchen herumtreibe, ihre Tochter sich von Männern den Hof machen ließe. Verstieg sich doch einmal eine Mutter, die mich wegen eines geschlechtlich infizierten Sohnes aufsuchte, zu dem merkwürdigen Ausspruch: Ich wünschte, mein zweiter Sohn wäre auch homosexuell. Manchmal liebt der Freund den Sohn des Hauses und wird von der Tochter geliebt. Wie überhaupt zwischen den verschiedenen normalsexuellen und homosexuellen Personen desselben Kreises hier und da ganz sonderbare Verwicklungen vorkommen. Für den Psychologen und Schriftsteller, welcher das urnische Moment in den Beziehungen der Menschen untereinander zu erkennen weiß, erweitern sich dadurch die der Betrachtung und Darstellung würdigen Konflikte in ungeahnter Weise. Ich kannte in Berlin einen Uranier, der die Schwester eines Jünglings heiratete, nur um mit dem Bruder oft und unauffällig zusammen sein zu können. Die Ehe, welche in Wirklichkeit keine war, ging nach einigen Jahren auseinander, nachdem der normalsexuelle Bruder seinen Schwager nicht etwa im Bösen, sondern im Guten um sein ganzes beträchtliches Vermögen gebracht hatte. Ein anderer Homosexueller liebte einen Mann, welcher mit einem Mädchen ein inniges Liebesverhältnis anknüpfte. Der Urning war auf das Mädchen sehr eifersüchtig, und auch diese war auf den Freund, der ihren Geliebten so viel in Anspruch nahm, nicht gut zu sprechen. Der Mann aber hielt auch dem Mädchen nicht die Treue und bereitete ihr, ebenso wie dem Freunde, durch seine leichtsinnigen Streiche viel Kummer. Beide kannten sich nicht persönlich. Eines Morgens aber kam das Mädchen zu dem Urning, um ihm mitzuteilen, dass dem Freunde während der Nacht ein schwerer Unfall zugestoßen sei. Die gemeinsame Sorge machte sie allmählich zu Freunden. Da entzweite sich der Mann und sein Mädchen. Sie war bitterböse und schien unversöhnlich. Er aber hielt es vor Sehnsucht nicht aus. Es trieb ihn immer wieder zu ihr, sie aber wies ihm die Türe. Schließlich wandte er sich hilfeflehend an seinen urnischen Freund. Und dieser, der sich schon im Stillen gefreut hatte, dass das so quälende Liebesverhältnis zu Ende sei, ging zu dem Mädchen und versöhnte beide. Solche und ähnliche Fälle könnte ich aus der lebendigen Quelle des Berliner Lebens in großer Zahl berichten. Doch wir wollen jetzt von dem Leben und Leiden einzelner Urninge zu dem Leben und Treiben urnischer Gruppen übergehen. Denn wenn auch viele Uranier in selbstgewählter Einsamkeit leben, die nirgends so erreichbar ist wie in weltstädtischer Menschenfülle, andere wiederum sich ausschließlich einer einzigen Person widmen, so ist doch die Zahl derer nicht minder groß, welche mit anderen homosexuellen Personen und Kreisen Fühlung suchen. Und auch hier bietet sich in Berlin überreichliche Gelegenheit. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.